Sie stehen auf Geschwindigkeit und werden es uns so schwer wie möglich machen. Also zieht euch eure wasserdichte Unterwäsche an. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und bringen sie zurück. Aber das Wichtigste ist, niemals, niemals lassen wir sie in ein Auto steigen. Eine Warnung, die zu spät kommt. Denn wenn die Arthouse-Charts in dieser Woche eines sind, dann motorisiert. Auf Platz 5 sitzt ein Hochstapler auf den ersten Blick. Sie können doch nicht... Bin ich Ihnen schuldig? Nichts, schon gut, keine Ursache. Alter, dann sind Sie wirklich kein echter Taxifahrer. Das haben Sie ja nun echt ein paar Mal bewiesen. Taxi Teheran von Jafar Panahi. Ein Regisseur mit Berufsverbot, der sich in ein Taxi setzt und durch seine Heimatstadt Teheran fährt. Im Fond des Autos eine Kamera. Menschen steigen ein und wieder aus, lassen sich von ihm sicher durch den Verkehr bringen. Er selbst wird erkannt, bleibt nicht nur Fahrer, sondern wird zum Verbündeten und Berater. Herr Panahi, um ehrlich zu sein, ich bin etwas überfordert. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Die meisten Klassiker kenne ich mittlerweile auswendig. Aber welche von diesen neuen Filmen hier sind denn wirklich lohnenswert? Sagen Sie mal, helfen Sie mir. Jeder Film lohnt sich erstmal gesehen zu werden. Alles andere kommt natürlich auf den Geschmack an. Geschmack kann sich mit der Zeit auch verändern. Eine Tatsache, die Randy auf Platz 4 erlebt. Learning to Drive von Isabel Courchette. Fahrstunden fürs Leben ist der Untertitel. Nach 21 Jahren Ehe ist sie von ihrem Mann verlassen worden. Aber Mann und Führerschein los, da will sie zumindest eine Sache ändern. Wer ist da? Da waren Singh Tour. Sie haben jetzt eine Fahrstunde. Ich hab's total vergessen. Ben Kingsley mit Turban und Akzent gibt als indischer Taxifahrer Patricia Clarkson Fahrstunden. Zuerst bitte anschnallen. Die erste Stufe aktiviert die Stromversorgung im Wagen. Die zweite... Als nächstes beachten Sie drei Spiegel. Den Rückspiegel links und rechts. Ich muss das wirklich nicht lernen. Erinnern Sie sich noch an Enra Ha und Sally Hawkins in Happy Go Lucky? So nervtötend wie damals ist die Protagonistin hier zum Glück nicht. Dafür aber kommt, Sie ahnen es, die Völkerverständigende aus dem Leben lernen Keule. Ich habe nie gelernt zu kochen, weil ich dachte, meine Mutter würde mich ewig bekochen. Doch auf einmal lag die halbe Welt zwischen uns. Und jetzt koche ich mein eigenes Essen. Und die Pointe? Keine Pointe. Platz 3. Hat da fast schon eine tragische Pointe. Der deutsche Überfilm des Jahres. Victoria von Sebastian Schipper. Wird nicht unser Oscar-Kandidat für 2016. Wegen der englischen Dialoge wurde er von der Jury noch nicht einmal diskutiert. What's your name? Victor, ja. Mein Sohn, nice to meet you. That's Boxer. And that's Blinker. You're Berlin guys then. Statt ins New Yorker Yellow Cab steigen Victoria und Sonne am Ende in ein deutsches Taxi. Farbe hell Elfenbein, hätte die Academy vielleicht auch überfordert. Platz 2. Broadway Therapy von Peter Bogdanovich. Eine Screwball-Komödie im Geiste von Ernst Lubitsch und Woody Allen, bei der jede Pointe sitzt. Ein Film über die absurden Irrungen und Wirrungen des Großstadtlebens in New York. Natürlich landen zwei der Figuren irgendwann in einem Taxi und machen das, was die weiße New Yorker Oberschicht wohl am besten kann. Sie reden von sich selbst. Ich habe die falschen Bagels gekriegt. Oh, ich wollte welche Mann, mit Mohn. Die geben mir vier Lange. Mit Haferflocken. Während auf der Rückbank nun also heftig diskutiert wird, macht der Taxifahrer das einzig Logische. Wo ist denn der Fahrer? Ist das der? Ja, das ist er. Wo will er hin? Jetzt steigt er in das Taxi da ein. Die Ignoranz der Fahrgäste ist symptomatisch für einen wunderbar belanglosen, wie herrlichen Film. Platz 1. Der Sommer mit Mama. Von Anna Moulert. Ist, so leid es uns tut, der einzige Film ohne Taxi. Das PS-stärkste Gefährt ist hier ein Staubsauger. Denn die Hauptfigur Val arbeitet schon seit Jahren bei einer wohlhabenden Familie in Sao Paulo als Haushälterin. Eines Tages kommt ihre Tochter zu Besuch. Sie haben sich seit über 10 Jahren nicht gesehen. Das Mädchen hat sie damals, als sie in die Stadt kam, bei einer Freundin zurückgelassen. Vom Flughafen holt sie ihr Kind mit dem Bus ab. Und wie lange dauert's, bis wir da sind? Ist nicht mehr so bald. Noch ungefähr 10 Minuten. Sie sind schon total aufgeregt, weil sie dich endlich kennenlernen. Wer sie? Frau Barbara, Dr. Carlos, Fabio, eben alle. Wir verabreden das mal irgendwann und gehen dann da vorbei. Nein, wir sind quasi schon da, ist nicht mehr weit. Ich wohne doch dort. Sommer mit Mama erzählt warmherzig vom gesellschaftlichen Wandel in Brasilien. Denn wer braucht schon ein Taxi, wenn er auch das erste Mal in seinem Leben in einem Pool stehen kann? Warte mal, wo ich gerade bin. Hörst du das? Ich bin im Pool.